Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 38, 2018, Episode 588. Weg ist weg. Tja, Facebook läuft der Nachwuchs bei den Benutzern weg. Ja. Das, was ich schon seit einigen Jahren sage, wird jetzt auch offiziell in Medien und bei diesem, was soll man das sagen, bei Axios, ja, publik gemacht. Facebook verliert massiv Leute aus dem jüngeren Spektrum. Ja. 2012 hat das schon begonnen, ja, nach unten zu gehen. Und es handelt sich dabei um die 13- bis 17-Jährigen. Und auch wenn ihr euch zum ersten Mal erstmal freut, ja, dann sind wir in Schakittis unterwegs, ne? Das zeigt ganz klar, dass Facebook ein Riesenproblem bekommt in der Zukunft und dass eben kein Unternehmen sicher ist, auch nicht, wenn es so eine Marktmacht, sage ich mal, hat, wie eben Facebook jetzt tatsächlich vorweisen kann. Es läuft ja alles über Facebook. Für viele Menschen ist das Internet gleich Facebook und das ist natürlich eine ganz traurige Geschichte. Aber für die junge Generation scheint das eben keine Rolle mehr zu spielen groß. Und das sind natürlich etwas rosigere Aussichten dann für die Zukunft, muss man natürlich ganz klar sagen. 49% von 2012 bis 2018, Person zu Person ist es runtergegangen, 49% auf 32%, 33% auf 35% gestiegen ist das sogenannte Texting, ja, 7% auf 16% Social Media und 2% auf 10% Videochats. Ja, das letzte ist interessant. Und dadurch müsste man ja eigentlich sagen, dass genau umgekehrt das sich entwickelt hätte. Also mehr Leute über Social Media. Wie kommt es denn dann, dass auf einmal Facebook weniger sogar Nutzer hat? Ja, das ist eine Entwicklung, die dann eben, wenn die schon entgegengesetzt ist, doch ziemlich bemerkenswert ist. Und dieser Fall von Facebook bei den 13- bis 17-Jährigen ist sogar sehr massiv. 2012 haben 68% gesagt, ihre Social Media Site ist Facebook, das, was sie benutzen. Diese Zahl ist auf 15% in 2018 gefallen und Snapchat und Instagram sind die neuen Favoriten. Ja. Instagram gehört auch Facebook. Ja. Also das ist natürlich eine Sache, da muss man jetzt die Plattformen sehen, nicht den Konzern. Und zumindest da kann dann eben, sage ich mal, Facebook als Konzern noch bestehen. Ich weiß nicht, ob auch allen bewusst ist, dass Instagram Facebook ist. Ja, das ist ja wohl noch nicht ganz so durchgedrungen zu allen. Aber ich denke, es ist auch bei den Teenies da nicht jetzt unbedingt ein Firmenproblem, sondern mehr ein Plattformproblem, ja. Ich meine, wenn sich Oma und Opa da auf Facebook miteinander unterhalten, dann hat man einfach keine Lust mehr, das auch noch zu sagen, da gibt es Stress und nervige Sachen, ja, da würde ich gleich meinen Account löschen und würde dann dorthin gehen, wo ich dann nicht erreichbar bin von diesen Leuten, mit denen ich eben keinen Kontakt haben will, ja. Also das ist eine Sache sicherlich, auf der anderen Seite ist auch die Art her, Facebook ist langweilig, zu träge, bei Instagram und Snapchat, da haut man mal was raus, zack, zack, fertig, ja. Und bei Facebook, da muss man sich jetzt vielleicht noch Gedanken machen, ja, wie mache ich den Post und hin und her, und es geht nicht ganz so flüssig und einfach wie eben bei Instagram, weil ja auch die Gewichtung anders da ist. Ich kann auch meine Romane schreiben auf Facebook, ist sowieso keinen liest, ja. Wenn man zu lange Posts macht, das ist ja allgemein bekannt. Aber bei Instagram, das ist dafür ja gar nicht gedacht. Bild raushauen, Bildunterschrift, zack. Bam, ja, so soll es sein. Übrigens, das Bam habe ich schon lange gesagt, bevor diese blöde Autowerbung da kam, ja. wird ich mal von dieser Firma dort auch nicht nehmen lassen, ja. Bam ist mein Spruch, ja. So, gut, somit also Facebook auf der einen Seite problematisch, die Plattform, aber auf der anderen Seite die Firma, dank kluger Käufe wird es da wohl nicht ganz so schlimm werden für die Firma. Video taucht auf, das zeigen soll, wie parteiisch Google ist. So sieht's aus. Ich habe ja schon gesagt, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sieht man ganz klar, dass es eine Favorisierung gibt bei Google, bei Facebook und so weiter. Ja, auch, ich kann sogar sagen, vom Silicon Valley allgemein, die leben halt auch in einer anderen Welt teilweise. Manchmal gefällt mir die Welt und manchmal ist sie auch absurd. Das muss man ganz klar sagen. Und hier ist jetzt ein Video aufgetaucht, was übrigens offenbar versucht wurde, zuerst zu unterdrücken. Es wurde, das Streaming war einige Zeit nicht möglich, nicht wegen Überlastung, sondern wegen Sperrung eines Zugangs zu diesem Video. Das war natürlich eine blödsinnige Aktion, denn dadurch wurde das Video natürlich erst recht schnell verbreitet im Netz, ganz klar. Jetzt ist es überall zu sehen, sogar NBC berichtet darüber, da habe ich das auch erfahren, CNBC. Und da zeigt man eben, wie man in einer Besprechung, in einer firmeninternen Besprechung bei Google eben sich positioniert und ja, auch, man kann es sicherlich so sagen, aktiv Wege sucht, um gegen bestimmte Meinungen vorzugehen. Ja, das kann man schon so sehen. Man kann es natürlich auch anders sehen, dass man da drin eigentlich nur sieht, wie die Leute betroffen sind, ja, ob des Wahlsieges von Donald Trump und somit kann man immer wieder alles Mögliche reininterpretieren. Aber wer wirklich noch glaubt, dass es eine neutrale Haltung von diesen Plattformen gibt, der hat Scheuklappen an. Das muss man klipp und klar sagen. Und ich sag's immer wieder, heute sind's die sowieso überall unbeliebt sind, ja, dann sagt man ganz schnell, ja, das ist richtig so, ganz, ist ja nicht so schlimm, betrifft mich ja nicht, ja, dann sind's nächstes Mal vielleicht wieder andere, ja, betrifft mich nicht, ja, und dann, wenn man selbst dran kommt, ja, nur weil man eine unliebsame Meinung hat, die eben nicht gesellschaftsfähig ist und wird dann selbst hier betroffen sein von Zensur und solchen Sperrmaßnahmen, dann ist das Gejammere dann natürlich groß, aber dann ist es zu spät, Leute. Ja, das könnte, vielleicht hilft es da auch mal, nicht nur über die Geschichte zu quatschen immer nur, sondern vielleicht auch mal Geschichtsbücher in die Hand zu nehmen und aufmerksam zu lesen, wie das denn alles so lief, ja. Und dann wird man erschreckende Parallelen teilweise sehen, ja. Und immer wieder verstehen die Leute offenbar nicht, dass das schief gehen wird. Dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es schief gehen wird. Wenn eine Zensur angefangen wird, dann wird sie auch zu Ende gebracht. Ja, so sieht's aus. Gut, jedenfalls, das Video ist jetzt für viele ein Beweis für die Parteiischkeit, nicht nur von Google, sondern als Symbol für die Parteiischkeit von Silicon Valley allgemein. Aber nicht nur das gibt einem zu denken, ja. Innerhalb von Google brodelt es ja auch. Eine Revolte, ja, könnte man fast sagen. Oder vielleicht ist nur das Googles eigenes Klima, das dort gerade vorherrscht. Die Mitarbeiter verlassen nämlich Google, einige Mitarbeiter verlassen Google wegen dem Dragonfly-Projekt, ja. Bisher sind schon einige ausgeschieden, die haben tatsächlich gekündigt. Was ist das Dragonfly-Projekt? Ganz klar, China hat zum Beispiel Vorgaben, was darf man sagen, was darf man veröffentlichen, was darf gefunden werden und was nicht, ja. Und Google will sich wieder im chinesischen Markt engagieren und hat deswegen tatsächlich vor, sich an die bestehenden Gesetze in China zu halten und entsprechend diesen Vorgaben ihre Suchergebnisse zu zensieren. Und da ist das Geschrei groß, natürlich, ganz klar, weil es ist ja China, es ist nicht Europa. Europa macht das Gleiche, aber es ist ja nicht schlimm, weil Europa ist Europa, ne? Und China ist China und die USA und überhaupt, ne? Ganz klar. Und deswegen, ich komme gleich dazu, ich erkläre diesen Sarkasmus, der ist nämlich leider wahr, ja. Und somit scheiden dann Mitarbeiter aus, die kündigen, weil sie sich eben nicht dieser Zensur mit schuldig machen wollen. In Europa werden auch ganz klar bestimmte Sachen sind verboten, ja, auf den Rechtsgrundlagen der EU-Staaten eben. Ja, sei es jetzt das Recht auf Vergessen, ja, oder jetzt was wieder neu hier hinzukommt, ja, komme ich auch gleich noch dazu, ja, das Leistungsschutzrecht beispielsweise, ja, das eben dann bestimmte Postings sozusagen, ja, fraglich macht, Videoinhalte, Meinungen auch, ja, die eben unbeliebt sind, und das darf man, es gibt übrigens eine ganze Fülle von Sachen, die man auch in Europa und in Deutschland nicht sagen darf. Manche Sachen sind einleuchtend, aber es ist eben ein Gesetz basierend auf unseren Werten, die wir haben. Und die chinesische Regierung hat Gesetze auf den Werten, die sie haben. Okay? Und was viele zum Beispiel nicht wissen, da fallen auch ganz andere Sachen drunter. Zum Beispiel ist eine bildhafte Darstellung von Skeletten, Knochen absolut kritisch. Ja, das darf so eigentlich nicht zeigen, ne? Das nicht gezeigt werden. Das ging sogar so weit, dass zum Beispiel World of Warcraft, ja, musste eine ganze Klasse zunächst mal verändern, ja, weil ein Skelett darf dort so nicht herumlaufen, ja, das ist eben mal so, das hat irgendwas wohl mit der Kultur zu tun, ich bin da nicht ganz informiert, aber jedenfalls ist das immer wieder ein Knackpunkt. Also das ist sind ganz profane Sachen teilweise, natürlich auch, klar, Kritik beispielsweise an bestimmten Sachen darf nicht geäußert werden und ja, basierend auf den gesetzlichen Vorgaben dieses Landes. Ja, und im Prinzip ist das nichts anderes, nur dass wir halt andere Sachen haben, wo eben nicht drauf offenbar was gemacht werden darf. Und manche Sachen dürfen gesagt werden, manche Sachen dürfen eben nicht so gesagt werden. Es gibt zum Beispiel auch bei uns klare Richtlinien an die Presse, wie darf über etwas berichtet werden. Das muss man sich mal vorstellen, weiß nicht, ob das allen bewusst ist. Dieser Presse-Ethos, ja, der ist schon manchmal recht fragwürdig, würde ich sagen. Ja. Und naja, man hat es auch gesehen, zum Beispiel mit der Berichterstattung, wenn es mal nicht so hochtrabend politisch irgendwas ist, zum Beispiel über den Daniel Kübelbeck, ganz schlimme Sache war das, und da hat die Tagesschau sehr, sehr lange darüber nicht berichtet auf der Webseite, weil sie eben grundsätzlich nicht haben die selbst geschrieben, Selbstmorde berichten. Dabei hat sie ja noch gar nicht festgestanden, dass es ein Selbstmord ist. Und da wollte man wohl etwas zurückhaltender sein. Ja? Wenn andere nicht mutiger gewesen wären, wie zum Beispiel NTV, dann hätte man da vielleicht nicht so viel davon erstmal erfahren. Ja? Und das sind solche Geschichten. Klar, alles ist diskussionswürdig. Muss diese Nachricht überhaupt verbreitet werden? Klar, muss es vielleicht nicht unbedingt, ja, aber so ist es nun mal mit den Nachrichten. Ich muss auch nicht wissen, wenn Donald Trump sich einen Fuß verstaucht hat, ja, oder wenn irgendein anderer Staatsmann gerade mal wieder irgendeinen Wutanfall bekommt, ja, und was postet oder was sagt, ja, und was ein Herrn Erdogan in der Türkei macht, ist mir sowas von Schnuppe, das kannst du gar nicht glauben, ja. Aber trotzdem sind das eben Nachrichten, die einige Leute vielleicht interessieren, und deswegen ist es auch gerechtfertigt, dass die kommen, zumindest in gewissem Maße, ja, also kann ich ja nicht sagen, nö, bringt diese Nachricht nicht, ja, Quatsch. So, und wie auch immer, jetzt habe ich wieder lang drum herum geredet, Google zensiert für Europa bereits seine Suche. Ja, Sachen, wo europäisches Recht sagt, nein, das geht nicht. Zum Beispiel wegen dem Recht auf Vergessen, Sachen, die eben nicht mehr gesagt werden dürfen, von denen nicht mehr berichtet werden dürfen, weil es schon zu weit zurückliegt und das öffentliche Interesse nicht vorhanden ist. Wer entscheidet das? Klar, die Gerichte, also ne, geht es im Notfall wieder vor Gericht, zack, und so weiter und so weiter. Und jetzt werden ja auch noch so diese Haftbarkeit wird jetzt auch noch verschärft. Das heißt, Plattformen wie eben Google, YouTube etc., ja, die werden eben jetzt vorsichtiger sein, ob so etwas, wenn man eine Nachricht verbreitet, ob diese Nachricht überhaupt verbreitet werden darf. Und das seht ihr das schon, da wird schon geprüft, darf das verbreitet werden. Also das ist Zensur. Ja, es ist Zensur und es ist auch deswegen Zensur, weil es staatlich angeordnet ist. So. Und genau dasselbe haben wir hier in China auch. Ja. Nur basierend auf anderen Werten. Okay? Und von daher, wenn diese Google-Mitarbeiter kündigen wegen China, dann bitte seid nicht so heuchlerisch, sondern kündigt dann eben bitte auch wegen der Zensur, die ihr betreiben müsst, die Google betreibt. In Deutschland, die Google betreibt in Deutschland, in Europa, ja, dann bitte auch deswegen. Ne? Und wenn es da Unterscheidungen gibt, ja, gute Zensur, böse Zensur, dann finde ich das heuchlerisch, dann ist es nicht okay. Ja, und dann ist das Ganze auch eine total blödsinnige Aktion. Ja. Und auch da stellt sich grundsätzliche Frage, ist es denn für die Menschen dort wirklich schlecht, wenn Google dann sagt, nee, oder ist es gut oder schlecht, wenn Google sagt, nee, wir sind da überhaupt nicht dann zugange, wenn wir das und das nicht dürfen, ja, oder ist es nicht besser als für die Leute, dass Google dann überhaupt die Dienste anbietet, die sie dürfen, beziehungsweise dann eben zum Beispiel eine Suche so gestalten, wie sie es dürfen, so wie sie in Europa auch machen, ne? Also ich meine, auch hier wäre die Frage, wenn sich Google komplett aus dem europäischen Markt zurückziehen würde, also überhaupt nichts mehr, kein Gmail, kein Google-Suche, ja, kein G-Drive, gar nichts mehr. Ja. Ich weiß, einige würden jubeln, ne? Aber wäre das wirklich für die Leute besser dann? Oder ist es nicht besser, wenn die dann eben tatsächlich diese Sachen entfernen, die die EU eben verlangt, dass sie entfernt wird aus der Suche, ja, und der Rest ist eben doch noch zur Verfügung. Ja, also ich denke, da sollte man doch mal drüber diskutieren. Ja, Larry Page hat die Schnauze voll, ja, anscheinend, und erscheint eben nicht vor dem Senatskomitee. Ich finde es auch sehr verständlich, ganz ehrlich gesagt. Da muss man sich als Visionär vor einen Haufen alter Säcke setzen, ja, die von Tuten und Blasen von Technik keinerlei Ahnung haben und muss denen erklären, warum man Sachen macht, die man macht, ja, die gar nicht verstehen können. Ja. Und der Mann, der hat andere Vorstellungen, der überlegt sich Projekte für die Zukunft, der hat keinen Bock, in der Gegenwart zu leben, ja, und schon gar nicht in der Vergangenheit bei den Dinosauriern. Ja, so sieht es aus. Von daher, ich finde es cool, dass Larry Page einfach dort nicht hingegangen ist und das einfach in dem Licht erscheinen lässt, als es ist, nämlich eine vollkommen hirnrissige Veranstaltung von Leuten, die keine Ahnung haben und über etwas entscheiden wollen, über das sie keine Ahnung haben, von dem sie keine Ahnung haben. Deswegen, jupp. Ja, die EU hat offenbar auch keine Ahnung, wenn sie Upload-Filter und das Leistungsschutzrecht europaweit jetzt absegnen. Das hat das EU-Parlament tatsächlich jetzt gemacht. Keine Warnungen haben sie entgegengenommen. Wikipedia hat aufgerufen nochmal zum Protest gegen diese Reform des Urheberrechts. Ja, darüber hat man sich mal, da hat man mal eine positive Assoziation damit gehabt, ja, eine Reform des Urheberrechts, so dass es angepasst wird an die wahre Begebenheit, an die wahre Nutzung der Menschen, ja, im 21. Jahrhundert. Was wird gemacht? Genau das Gegenteil wird gemacht. Es wird dafür gesorgt, dass die alten Dinosaurier immer noch das letzte bisschen Geld rauspressen können, ja, von den neuen Medien, ja, um ihren alten Dreck zu halten, zu rechtfertigen, ja. Und das ist einfach eine riesen Sauerei, was dort abgeht, ja. Und das wird Europa einen heftigen Schlag versetzen, hinsichtlich moderner, neuer Technologien in diesem Bereich Medien. Und man wird sie nicht aufhalten können, aber man macht es eben wieder Leuten schwerer, unabhängigen Firmen auch schwerer. Die Großen werden da, wie Google zum Beispiel, die werden weniger Probleme damit haben. Die fühlen sich so auch am Schlips getreten. Aber ich sag mal so, ich warte immer noch, bis Google sagt, okay, dann keine News mehr in Europa, fertig. Und dann keine Zitaten mehr, auch nicht in der Suche, dann können die auch nicht gefunden werden. Denn wenn man für etwas bezahlen muss, dann hat man doch auch das Recht zu sagen, okay, nein, dann nehme ich das nicht. Okay? Also, dann bitte Google alle Links, alle Verlinkungen zu diesen Dinosaurier-Verlagen einstellen, ja, und Ende. Dann können die gucken, wo sie ihre Nutzer herbekommen. Dann können sie ja ihre eigene Mediensuchmaschine machen, ja, und können sich die Kunden selbst hin und her zuschustern, ja. Okay. Aber so mutig wird wahrscheinlich auch Google nicht sein, weil ja, in der Vergangenheit hat Google auch wenig Mut hinsichtlich sowas bewiesen. Und deswegen denke ich, wird das auch diesmal nicht passieren. Tja. Und zu guter Letzt, die Dauersommerzeit ist gefährlich. Davor wird jetzt gewarnt. Denn wie Wissenschaftler relativ eindeutig herausgefunden haben, ist, dass eben die Sommerzeit nicht gut für uns ist. Und das kann ich mir auch durchaus vorstellen, denn die Normalzeit ist die Winterzeit, Leute. Wir haben die Welt eingeteilt in Zeitzonen. Wir leben in der Zeitzone plus 1, wenn ich das richtig weiß. Ja, genau, wir haben bloß im Sommer eben plus 2, weil wir dort eine Stunde weiter sind. Ja. Und das hat einen Grund, warum wir plus 1 sind und nicht plus 2. Ja. Und diese permanente Zeitumstellung auf Sommerzeit ist äußerst übel. Da müssen nicht nur die Schüler dann zukünftig im Dunkeln in die Schule gehen, sondern das ständige länger wach bleiben, als es die Natur eigentlich für uns vorgesehen hat, ist schädlich. Das geht so nicht. Und ich finde es unmöglich, dass hier wegen irgendwelchen Pennern, ja, die immer nur auf Partys gehen, meinen, die müssen die Sommerzeit haben unbedingt, damit sie immer eine Stunde länger die Nachbarn nerven können. So geht das absolut nicht. Und die Winterzeit ist für mich eine Erholung und ich hoffe, dass diese auch wieder eingeführt wird. Die andere Zeit ist nicht die richtige, nicht die echte Zeit, ja, nicht die Realzeit, sondern es ist eine Zeit, die dann eben ganzjährig nur für partymachende Penner vielleicht interessant ist, ja. Aber nicht für Leute, die auf ihre Gesundheit Acht nehmen wollen. Ganz einfach. So. Klipp und klar gesagt. Ne? Ja. Ich nehme mir das Recht raus, klipp und klar das zu sagen. So. Ja, also deswegen wird tatsächlich gewarnt, und zwar drastisch, von zum Beispiel von der Universität München, dass das auch die Wahrscheinlichkeit erhöht für Diabetes, Depressionen, Schlaf- und Lernprobleme. Und das heißt, durch die dauerhafte Umstellung auf die Sommerzeit werden Europäer dicker, dümmer und grantiger. Naja, es ist ja irgendwie alles steigerungsfähig. Gut, dafür gibt es jetzt noch was Lustiges. Die ganze Zeit war ja nichts Lustiges. Da habe ich zum Schluss noch ein Video gefunden, wo man schön Bye-bye sagen kann. Ja. Und Bye-bye Facebook vielleicht. Ja, das ist schön. Ja. Bye-bye aber auch Freiheit, Meinungsfreiheit. Ja, so langsam können wir uns verabschieden davon, glaube ich. Ja. Und Bye-bye dem Senatskomitee. Zumindest wenn man Larry Page ist. Ja, und Bye-bye natürlich vor allem an die Mitarbeiter, die wegen der Zensur Google verlassen haben, ja, und wohl nicht begreifen, was sie gerade sowohl in den USA als auch in Europa gerade so machen. Gut, damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube, The Netcast, dort findet ihr das entsprechende Video dazu. Dort in den Kommentaren könnt ihr das loslassen. Oder im Diskussionsforum im Channel The Netcast. Auch das gibt's bei YouTube. Wer hätte das gedacht? Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tranquility Base here. The Eagle has landed.